Ey yo, meine Raps sind ziemlich beliebt, welch jeden, der das nicht meint, auf die Fresse gibt. Sie werden tituliert als Müllpickel, Schwüre ohne Ziel. Es ist als Wetten, wie als Wetten ohne das. Wie als verstehen sie, aber ganz ohne Spaß. Als Kaffee ohne Kuchen, als Pyramiden ohne Fluchen. Als Cola ohne Dose, als MacGyver ohne Hose. Schlicht als Agro, Berlin, hey! Künstliches Sassitum ohne jeglichen Sinn. Drei verkaufte Singles auf der Welt waren gar nicht kompatibel mit meinem Traum vom großen Geld. Wenn jemand wie ich das Rappen aufgibt, ihm direkt Hartz IV und Sozialhilfe blüht, deshalb vegetiere ich auf meinem Assi-Sofa, hole Bier von der Tanke mit meinem Assi-Mofa. Meine Unterwäsche, die sprach Bände, mein Leben, das war praktisch am Ende. Ein Nachbar hat's mir letzte Woche offenbart, ey, das traf mich erstmal verdammt hart. Die Leute, die hören mich echt gern stöhnen, so als würde ich sie direkt verwöhnen. Inzwischen steh ich längst über den Dingen, meine Laute sollen neue Reichtum mir bringen. Biete mich an übers Telefon, ey, ist voll der gute Stundenlohn. Kann Fernsehen und sinnieren und bügeln und klingeln, als sei ich direkt beim Flügeln. Ein A hier, ein A dort, schön aneinandergereiht immer fort. Sport ist Mord, lieber Pseudo-Sex im Akkord. 63 pro Minute, schlagen noch nicht so zu Buche. Aber 148 Riesen im Monat, das ist steuerfrei von dem anderen Stohart. 363 pro Minute, die schlagen noch nicht so zu Buche. Aber 148 Riesen im Monat, steuerfrei von dem anderen Stohart. Yo, mein deutscher Nachbar Dr. Bratz ist auch mit dabei. Jetzt sind wir im Porno-Business schon zwei. Vielleicht können wir bald erweitern. Via Internet das schwache Geschlecht begeistern. Unsere Finanzen werden voll verrücken, während wir die Hausfrauen beglücken. Das Stöhnen kann man wunderbar üben bei meinen Arbeitskollegen, dem Richard drüben. Der Richard ist in der Firma der Don. Ohne Sonnencreme liegt er immer auf dem Balkon. In seiner Wohnung ist daher immer Platz. Da macht das Stöhnen gleich doppelt so viel Spaß. Die 320 anderen Mieter wirken teils ein wenig geschockt. Das Stöhnen halt offenbar um den ganzen Block. Mein Block, mein Block, mein Block! Die drei Assis bitte Studio 2 zu Sido. Wir fahren fort in Takt 63. Achtung, Aufnahme läuft. 363 pro Minute, schlagen noch nicht so zu Buche. Aber 148 Riesen im Monat, das ist steuerfrei von dem anderen Stohart. 363 pro Minute, die schlagen noch nicht so zu Buche. Aber 148 Riesen im Monat, steuerfrei von dem anderen Stohart. Gestern ruft sie Glinde an. Ey, sie sagt, du klingst so zart, als wärst du kein Mann. Ey, ich bin so männlich, das wirst du nie. Der männlichste Mann, wo es überhaupt gibt. Habe so große wie Melonen. Mit meinem Furz kann ich Nationalhymne vertonen. Hab gelbe Hornhaut, einen halben Meter dick. Da, wo es überhaupt gar niemand blickt. Ich bin voll klebrig und verstopfe die Dusche. Jedes Mal, wenn ich sie besuche. In der Dusche habe ich Stahlbürste und Spachtel statt Schwamm. So ische, hey, wer ist jetzt von uns der Mann? Fragt sie Glinde. Dr. Bratz, was machst denn du so? Ich sammle Fehlpressungen von Karajan und Caruso. Sortiere Holzwürmer aus meinem Schreibtisch nach Größe. Letztens lag einer falsch, da wurde ich furchtbar böse. Wenn ich Erbsensuppe koch, sortiere ich die Erbsen nach Farbe. Ich bin eher schlank, da ich nur esse, was ich vorher sortiert habe. Putzmittel ordnen ist unglaublich schön. Nach Farbe, Größe und Verfall sie da stehen zu sehen. Unter uns, ich bin ein Fetischist von Horn. Das war wohl irgendwie angeboren. schneide ich mir die Zehennagelecke, klebe ich sie danach über mein Bett an die Decke. 63 pro Minute, schlage noch nicht so zu Buche, aber 148 für diesen Monat, es ist steuerfrei von unten an das Dauer. 63 pro Minute, die schlagen noch nicht so zu Buche, aber 148 für diesen Monat, steuerfrei von unten an das Dauer. Ey, tagelang hatten wir super Telefonverkehr. Selbst Dino hat gesagt, ey, das wird immer mehr. Aber vorgestern, ey, war voll nett. Da haben wir den Ischen von uns erzählt, voll fett. Und dann gestern, Ümit hat's voll nicht gecheckt. Er hat geguckt, ey, ist das Telefon eingesteckt? Ey, die Tussen, die Pussis, sie rufen nicht mehr an. Wie können die in einer Nacht unsere Nummer vergessen haben? Der Ümit sagt, ey, die kommen wieder, warten einen Tag. Aber auch heute die Stimmung wie ein Eiches Grab. Ey, wie bezahle ich jetzt den Lack vom Asimofa? Blatt, Gold und Diamanten, die auch in unserem Asisofa. Der Kredit beim Yusuf war voll gut. Problem ist, er will's bestimmt zurück. Also ziehen wir jetzt hier aus. Spannen das Asisofa auf das Asimofa drauf. Ich zieh mit Dr. Bratzig wie mit zu Onkel Übitkü. Der wohnt seit 3 Jahren unter der Brücke. Mit Fernseher und Papp. Hörst du auf zu lachen darüber? Ey, ich zieh mit Dr. Bratz und Ümit zu Onkel Übütke. Der wohnt seit 3,5 Jahren unter der Brücke. Mit Fernseher und Pappkarton und einem kleinen goldenen Fototelefon. Unter der Brücke planen wir das neue Imperium. Auf dem Assi-Sofa mit dem goldenen Nokia-Telefon. Machen Fotos von Ümit auf dem Sofa. Oder beim Recken auf dem Asimofa. Neben der Straße gibt's jetzt ein Schild. 363 für MMS mit Pornobild. Dann haben wir Millionen und ganz ohne Geseier. Ey, dann vergolde ich mir meine 363 pro Minute. Schlagen noch nicht so zu Buche.